Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas gab es in Russland, Norwegen, Schweden, Angola und Mali Festmeetings, Gesprächsrunden, Foto- und Bücherausstellungen und Leseveranstaltungen. An den Ausstellungsorten hingen die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Ausgestellt wurden ihre unvergänglichen klassischen Werke und die Bücher und Fotos über die koreanische Armee und das Volk, die sich zur Generaloffensive für den endgültigen Sieg erhoben haben. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern. Auf den Veranstaltungen in Norwegen und Schweden wurden die Glückwunschadressen an Marschall Kim Jong-un angenommen.